hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 137 mit James Brown, Chimamanda, The Animals, Vince Taylor, Johnny Kidd and the Pirates, The Favorite Sons, The Small Faces, The Syndicates, The Beatles, Tony Harper, May Barnes, Harry James, Dexter Gordon und Wardle Gray, Les McCann und Joe Pass, Bumblebee Slim, Tom Brash und Byron Lee and the Dragonairs. Wait a minute, horns. Wait a minute.

Byron Lee and the Dragonaires eröffneten Framats musikalisches Fundbüro mit Hot Reggae von 1970. Anfang der 60er Jahre waren Byron Lee und seine Band am Soundtrack des ersten James-Bond-Films mit Sean Connery beteiligt, Dr. No und sogar kurz in diesem Film zu sehen. Fast 10 Jahre später sind deutliche Einflüsse von James Brown im Reggae von Byron Lee zu erkennen. Jedenfalls ist der Bläserriff, den wir hörten von James Brown, selbst wenn mir das Lied dazu von James Brown jetzt einfach nicht einfallen will. Danach folgt dann James Brown vom Jahr darauf, 1971, Can't Stand It, nicht mehr bei King Records, sondern bei Polydor war er da unter Vertrag. Wiederum ein Jahr später, 1972, hörten wir The Message von der britisch-karibischen Band Chimande, von deren Debütalbum. Für den nächsten Titel gehen wir zu den Anfängen der britischen Rockmusik, das heißt der Zeitraum zwischen den ersten britischen Rock'n'Rollern Ende der 50er Jahre bis in die Mitte der 60er Jahre, als Beatmusik sich zur Rockmusik wandelte. Letzteres Phänomen kann man bei den Animals und Eric Burdon beobachten, Sheeten von 1966, danach zwei ganz frühe Pioniere des britischen Rock'n'Roll, Vince Taylor von 1959, Brand New Cadillac, danach Johnny Kidd and the Pirates mit Shaken All Over, einen Titel, den Mitte der 60er Jahre die West-Berliner Beatband The Lords coverten. Been cheating, oh yes you have, cheating down on me girl, and now you want me back, cheating round on my bean, cheating when I wasn't looking girl, cheating, oh yes I know it, now you want me back. But it's been 2 years since I last saw you. Now something tells me you ain't been true. You have been cheating. Oh yes, you've been cheating down on me, girl. Cheating, I believe, and now you want me back. Something must have been wrong. I think you've been cheating. Oh, I know you've been cheating. Down on me, girl, now cheating. Oh, yes, you've been. And now you want me back. Oh, Lord, I know you're cheating. You've been cheating, yeah. Cheating. side by side. I said, baby, baby, baby, won't you listen to me? Come on, baby, come on, hear my plea. Turn that big car around, come on back to me. Von den Animals war die B-Seite der Single Don't Bring Me Down. Das war übrigens die erfolgreichste Single der Band in Deutschland, was mich doch ein wenig erstaunte. Ich hatte da ehrlich gesagt auf House of the Rising Sun getippt, während die A-Seite Don't Bring Me Down von den US-amerikanischen Songwriter-Team Carole King und Gary Coffin komponiert wurde, war Sheeten von Eric Burdon und dem Animals-Bassisten Chess Chandler geschrieben worden. Chess Chandler verließ dann sehr bald die Animals, um der erste Manager von Jimi Hendrix zu werden. Sowohl auf Brand New Cadillac von Vince Taylor wie auch Shaken All Over von Johnny Kidd hörten wir den schottischen Gitarristen Joe Moretti, der zu dieser Zeit ein Bandmitglied der Beat Boys war, die in den frühen 60er Jahren Gene Vincent begleitete. Zu Vince Taylor ist zu sagen, dass er sowohl äußerlich wie musikalisch sich an Gene Vincent orientierte und besonders live einen starken Eindruck hinterließ. Seine größten und meisten Fans hatte er in Frankreich und im Benelux. Noch einmal zurück zum Gitarristen Joe Moretti, den konnte man unter anderem auch auf It's Not Unusual von Tom Jones und Out of Time von Chris Farlow hören. Zwei Weitere Platten von 1966, The Favorite Sons, hatten wohl nur eine einzige Single herausgebracht. That Driving Beat bediente sich eindeutig bei Satisfaction von den Rolling Stones mit knapp 100 Sekunden, kein sehr langes oder gar bedeutendes Lied, aber immerhin ein erstes Lebenszeichen auf Vinyl von Mick Taylor, der nicht einmal 3 Jahre später Brian Jones bei den Stones ersetzen sollte. Schalalalali ist ein Klassiker der Modband The Small Faces. Kombination der obskuren Favorite Sons und den gefeierten Small Faces gab es eine Wiederholung dieses Musters mit The Syndicates, What to Do von 1965 und den Beatles von 1963 mit I Saw Her Standing There. Und wieder hörten wir einen damals noch unbekannten Gitarristen, auch erst 17 Jahre alt, Steve Howe, später Gitarrist bei Yes. Wir verlassen nun das Königreich in Richtung USA und begeben uns weg vom Swinging London der 60er Jahre in die frühen 50er Jahre und zum späten Swing. Der war eigentlich schon in seiner Spätphase angelangt und durch Rhythm and Blues oder Bebop abgelöst worden. Aber einige sehr populäre Big Bands, wie die vom Trompeter Harry James, konnten sich nach wie vor behaupten. Trumpet playing, ooh ah, every night when shadows fall, ooh ah, and the trumpet man is praying. Here is call. It happened on a night when he played at a dance. She happened by and she threw him a glance. Her eyes just seemed to say, why don't we take a chance? A chance on romance, meet me after the dance. But ooh, when he looked, he couldn't find her. She had vanished with the moon. Ooh, ah, now his melancholy trumpet. Ooh, ah, plays a broken hearted tune. From St. Louis, you climb the ladder of success. I've seen the town and country cars that were parked out in front of your fancy address. You came a long way from St. Louis. You broke a lot of hearts between. I've seen a lot of gloomy girls that were doing all right till you came on the scene. You blew in from the Middle West, certainly impressed the population hereabouts. But baby, I got news for you, I'm from Missouri too, so naturally I've got my doubts. You've got 'em dropping by the wayside, a feeling I ain't gonna know. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. You blew in from the Middle West, certainly impressed the population hereabouts. But baby, I got news for you, I'm from Missouri too, so naturally I've got my doubts. You've got them dropping by the wayside, a feeling I ain't gonna know. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. Came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. We'll be right back. letzte Trio an Liedern wurde angeführt von Melancholy Trumpet 1952 vom Orchester Harry James mit der Sängerin Toni Harper. Toni Harper war so eine Art Kinderstar im Genre Rhythm and Blues. Jahrgang 1937 trat sie schon im Alter von 8 Jahren mit Cab Calloway auf. Allerdings beendete sie bereits vor ihrem 30. Lebensjahr ihre Karriere als Sängerin. Harry James kam aus dem Umfeld von Benny Goodman, der ihn auch bei der Finanzierung seiner ersten Big Band half, in der 1939 ein noch unbekannter Frank Sinatra mal für ein halbes Jahr sang. Nach Melancholy Trumpet hörten wir May Barnes mit You Came a Long Way from St. Louis. Keine kommerziell erfolgreiche Plattenkarriere, aber eine vielbeschäftigte Live-Sängerin mit vielen TV-Auftritten und sogar einem Auftritt in einem Filmklassiker, nämlich Against All Odds, als Sängerin, die bei einem Live-Auftritt mit Harry Belafonte als Vibraphonist außer Fassung geriet. Zuletzt dann noch einmal Harry James und sein Orchester mit der Neuaufnahme von Trumpet Blues and Cantabile von 1955, ein Stück, das James schon 1942 aufgenommen hatte. Auf Zwing folgt dann Bebop aus dem Jahre 1947 von zwei damals jungen, aufstrebenden Tenorsaxophonisten Dexter Gordon und Wardle Gray, The Shays. Thank you. 1963 gingen der Pianist Les McCann und der Gitarrist Joe Pass ins Studio, unter anderem um die Titel Sack of Woo und Direct South einzuspielen. Letzteres Stück, eine Gesangsaufnahme mit einem Sänger, der schon seit den 30er Jahren Platten veröffentlichte, Amos Bumblebee Slim Easton. Thank you. wanna go direct south. I don't wanna go east, I just wanna go direct south. I'm gonna stop off in Alabama and tip on round to my baby's house. Then I ain't gonna stop no more till I get way down in Jacksonville. I ain't gonna stop no more till I get way down in Jacksonville. You know I never stop loving Corinne, and I don't think that I ever will. She got dimples in her jaws, pretty gold teeth all in her mouth. She got dimples in her jaws, pretty gold teeth all in her mouth. You know I think she's the prettiest little woman ever lived down south. Abschluss von Framatz musikalisches Fundbüro kommt der Gitarrist Tom Brash mit White Heat zum Einsatz. Das wurde 1993 aufgenommen, 1948 als Sohn vom Country-Gitarristen Merle Travis in Hollywood geboren, nahm er seit 1963 Platten auf. Mein Name ist Frank Matthias. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und nun Tom Brash mit White Heat.